Let me put up this next memo. Ich zeige mal das nächste Memo, sagt Aaron Morris im Hintergrund. You want me to read this? Soll ich es vorlesen, fragt Donald Rumsfeld. Ja, bitte. Yes, please. All generalizations are false, including this one. Alle Verallgemeinerungen sind falsch, diese eingeschlossen. Da haben sie's. There it is. Und jetzt kommt in The Unknown Known dieses Besondere, das, was den ganzen Film von Aaron Morris wie ein Zeichen durchzieht. Donald Rumsfeld, seit 1962 unter vier Präsidenten in der politischen Administration der USA, zweimal unter Gerald Ford und George W. Bush Verteidigungsminister, Donald Rumsfeld lacht, jenseits jeglicher Unsicherheit, in sich ruhend, überzeugt, selbstzufrieden. Meine Frau, sagt Aaron Morris, der Dokumentarfilmer, beschreibt Donald Rumsfeld als die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Am Ende bleibt nur das Lächeln übrig. Und so wie sich im Grinsen von Jack Nicholson in Kubricks Shining der Horror zeigt, uns anspringt, so zeigt sich im eiskalten Grinsen der Macht des Donald Rumsfeld das, was The Unknown Known im Kern ausmacht, den Horror. 35 Stunden hat Aaron Morris Donald Rumsfeld interviewt und dieses Interview mit Archivmaterial montiert. Ansonsten nur das Gesicht von Rumsfeld. Ausgangspunkt dabei die sogenannten Schneeflocken, diese zehntausenden Memos, die Rumsfeld als Parlamentarier, Präsidentenberater und Verteidigungsminister verfasst hat. Aaron Morris will, so sagt er mit seinem Film, amerikanische Geschichte von innen erzählen, aus der Perspektive der Macht, aus der von Rumsfeld. Dabei enthüllt der Dokumentarist all die Irreführungen, die Verschleierungen, mit denen dieser Homo Politicus seine Welt inszeniert, mit Folgen. Also, dieses berühmt-berüchtigte The Unknown Known. You want me to read this? Wieder liest Rumsfeld im Film das Memo. There are known knowns. Es gibt das bekannte Bekannte. There are known unknowns. Es gibt das bekannte Unbekannte. There are unknown unknowns. Es gibt das Unbekannte Unbekannte. But there are also unknown knowns. Und es gibt auch das und so weiter. Verstanden? Natürlich nicht, weil es nichts zu verstehen, zu erklären, philosophisch zu durchdringen gilt, sondern wie bei George Orwell in Big Brother geht es dem Sprecher darum, zu verdrehen, zu verschleiern. 2 Jahre vor diesem Memo, 2002, fragt ein Reporter Verteidigungsminister Donald Rumsfeld mitten im War on Terrorism nach der Verbindung zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida. Rumsfeld antwortet auf der Pressekonferenz: Es gibt die Dinge, die wir wissen, die Dinge, die wir nicht wissen, und so weiter. Höre oben. Ein Mann hat ein Bild von der Welt und auf der Basis dieses Bildes und der Arroganz der Macht macht dieser Mann Krieg in Afghanistan oder im Irak und lügt dabei hemmungslos. Nein, es gab keine Folter in Guantanamo oder Abu Ghraib. Natürlich knackt Aaron Morris Rumsfeld nicht. Jeder Ansatz von Kritik erstickt in einer lächelnden Grinsekatzenarroganz. Als Shakespeare Geschichte schrieb, waren die treibenden Kräfte Charakterfehler, Eifersüchteleien und so weiter und so weiter. Vielleicht lag Shakespeare da ja falsch, bemerkt Morris gegenüber seinem 80-jährigen Gesprächspartner. Vielleicht hatte er ja recht, meint Rumsfeld nur lakonisch. Ebenfalls ein Credo der sich selbst gewissen Macht.